ich brauch mal bisschen Luft zum Atmen. Halt mich nicht fest, das bringt kein Glück. Ich brauch für mich mal ein paar Stunden. Und dann komm ich zu dir zurück. Wer sagt, dass ich dich nicht?